got hit with. Shira! That was Shira. Shira! That's good. It's been Shira! What else listen to? That's short. Da, da, da, da. Ich habe die Zauberkraft! Und ich habe keine Zeit mehr, mach mal hin. Sieht ja nach einer doppelten Portion Ärger aus. Ne, dreifach. Halt mal die Klappe, mach mal jetzt fertig, wie ich den Podcast anfange. Hat einer schlecht gegessen? Ja, ich weiß. Swift? Was? Ich weiß, dass es Shira ist. Battle Cat! Ja, Battle Cat, los! Seid ihr jetzt fertig? Können wir anfangen? Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem diskordianischen He-Man-Podcast. Ist das hier He-Man? Ja, das hört sich fast gerade so an, ne? Dem discordianischen He-Man-Podcast. Mein Name ist Steffen und ich habe die Zauberkraft. Ja, so ist das nämlich. Heute wieder eine wunderschöne Solo-Sendung mit vollgepackten Themen. Einerseits geht es heute ein bisschen über den neuen Verlag Egmont Graphic Novel. Da habe ich eine kleine Leseprobe bekommen. Wird ein bisschen kontrovers heute wieder. Dann gibt es eine Manga-Review, nämlich Toriyama Short Stories Nummer 5, Jacko. Dann geht's munter weiter mit He-Man and the Masters of the Universe gegen die Justice League. Da schaue ich mir nämlich den Band an, der neulich bei Panini erschienen ist. Dann in der zweiten Hälfte der Sendung geht's dann um die Superhelden-Comics mal wieder, nämlich Squadron Sinister, dann Harley Quinn and Power Girl bei DC, dann Doom bei DC, Press bei DC. Och mein Gott, dafür, dass ich bei DC aussteigen wollte, lese ich ganz schön viel DC, zwinker, zwinker. Und schließlich und endlich noch über Ghostbusters Get Real Nummer 1 und am Ende dann noch die Previews. Genau. Und dann gehe ich auch gleich mal in mein erstes Thema, nämlich habe ich von Egmont Graphic Novel durch ein Gewinnspiel neulich so ein Leseprobenpaket gewonnen. Und ja, da macht ein neuer Verlag auf und Egmont Graphic Novel und alles total hochqualitativ, hochwertig und Hardcover und hast du nicht gesehen und Graphic Novel. Und wir alle wissen, dass dieser Terminus Graphic Novel im Grunde genommen nur dazu da ist, um so Comics aufzuwerten. Und ich war einfach gespannt, wie dieses Leseprobenpaket aussieht, was mir Egmont dann eben zuschickt. Und also ich habe den Umschlag bekommen und dass das eher wahrscheinlich so im Bereich Heftchen sein würde, war mir schon klar. Also dass man mir jetzt nicht irgendwie gleich einen ganzen Graphic Novel zuschickt, das war mir schon bewusst. Allerdings habe ich diesen Umschlag dann aufgemacht und habe erstmal so reingefühlt und merkte auch so, oh, da sind aber ganz schön viele Hefte drin, was mich ein bisschen überrascht hat, habe den Kram rausgeholt und hatte dann so gratis Comic-Tag-Ausgaben in der Hand. Und zwar die vier gratis Comic-Tag-Ausgaben, die Egmont in den letzten 2 Jahren rausgegeben hat. Und darunter eben zweimal Donald Duck. Genau, aus dem letzten Jahr war das dann noch irgendwie dieser Bruno Brasil-Band, den ich selber schon hatte. Den hatte ich ja in Köln, glaube ich, mal eingesammelt, am gratis Comic-Tour-Tag. Und dann eben ganz neu eine Leseprobe eben von diesem Jahr von Don Quixote, was eben auch bei Egmont Graphic Novel erschienen ist. Daneben war da natürlich noch so ein bisschen anderer Kram drin, so kleine Sachen, so kleine Heftchen, kleine Leseproben und so weiter und so fort. Darunter eine Leseprobe von einem Manga, darunter eine Leseprobe von tatsächlich einem Graphic Novel, was die rausgebracht haben, und noch so ein kleines Programmheftchen. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, da sind jetzt 2 oder 3 Items dabei, die tatsächlich diesen Egmont Graphic Novel Verlag betreffen. Und alles andere sind irgendwie eHarper, also klassische Disney-Comics-Geschichten oder eben Dinge, die auch noch unter diesem Comic-Collection-Label rausgekommen sind. Und wo ich dann gesagt habe, okay, das hier ist das Leseprobenpaket für Egmont Graphic Novel, was ihr mir zugeschickt habt. Das bezeichnet ihr als Leseprobe? Das ist eine Leseprobe für euch? Ne? Gratis Comic-Tag-Heft von Donald Duck? Ne? Also ich habe auch dieses Heftchen durchgeschaut und da kamen keine Donald Duck Heftchen drin vor. So, dann habe ich dann überlegt und habe gesagt, so, wenn Egmont hingeht und sagt, das sind unsere Leseproben und man schickt mir also in der Mehrzahl, und das war ja auch der weitaus größere Anteil an dieser Lieferung, ihr schickt mir in der Mehrzahl gratis Comic-Tag-Hefte, dann ist das für mich jetzt die Legitimation, den gratis Comic-Tag gratis Leseprobentag zu nennen. Das tue ich sowieso schon eine ganze Zeit. Jetzt ist es ja nur noch offiziell geworden. Herzlich willkommen beim gratis Leseprobentag. Da habt ihr euch ein Ei gelegt. Egal. Es ist unfassbar. Ich sag da einfach gar nichts mehr zu. So. Dann geht's auf jeden Fall weiter in meine erste Review für heute. Nämlich den angekündigten, ich glaube schon für die letzten zwei Sendungen mal angekündigten Manga von Akira Toriyama, der im Rahmen der sogenannten Toriyama Short Stories auf Deutsch erschienen ist. Nämlich ist das Band 5 und der Manga ist Jacko. Jacko ist, glaube ich, auch tatsächlich der neueste Manga, den Akira Toriyama gezeichnet hat. Und es geht in Jacko um einen Weltraumpolizisten, Super-Elite-Polizisten gleichen Namens, also es geht, die Figur heißt eben auch Jacko, der kommt auf die Erde, soll eigentlich ein bisschen so gucken, wie ist die Erde aufgestellt, lohnt es sich überhaupt, diese Erde noch zu beschützen oder kann man sie einfach dem Erdboden gleich machen, stürzt oder bruchlandet auf einer kleinen Insel, wo ein Wissenschaftler lebt, der ja mehr oder weniger sehr zurückgezogen dort seine Tage verbringt. Das ist so ein kleines Mysterium, was erst nach und nach aufgelöst wird. Also er ist wirklich Forscher und Wissenschaftler. Es gab einen heftigen Unfall auf dieser Insel mit seiner Maschine, die er entwickelt hat. Ja, seine Frau ist dabei ums Leben gekommen und die Regierung hat ihm praktisch diesen Forschungsauftrag eigentlich entzogen und er forscht einfach auf eigene Faust weiter. Und Jacko kommt so rein und stört dieses Idyll. Der ist auch ein bisschen xenophobisch, der Wissenschaftler, und will eigentlich so mit Menschen nichts zu tun haben. Die Beziehung mit Jacko lockert das Ganze so ein bisschen auf. Die gehen dann auch in die, südliche Hauptstadt, versuchen dann irgendwie an Geld zu kommen, um Jackos Raumschiff wieder ans Laufen zu bringen. Und das gelingt denen eigentlich auch nicht so wirklich. Irgendwann stößt dann noch ein junges Mädchen namens Tides hinzu, die sich so als doch relativ pfiffig und ein bisschen vielschichtiger herausstellt am Ende. Im ersten Moment wirkt Jacko einfach wie der neue Manga von Toriyama. Man sieht stilistisch viele Dinge, die Toriyama in der Vergangenheit schon gemacht hat. Also Gebäude und Fahrzeuge sehen eigentlich auch wieder sehr typisch aus. Charaktere sind im Prinzip genauso gestaltet wie seine bisherigen Figuren. Also man könnte auf der optischen Ebene natürlich irgendwie Parallelen ziehen zu Dragon Ball und zu hier Sandland und eben halt den normalen Sachen, die Akira Toriyama in den letzten 30 Jahren halt gezeichnet hat. Im Grunde genommen wirkt Jacko in den ersten 90% des Mangas auch noch sehr, sehr eigenständig und es gibt eigentlich nur so ganz, ganz kleine Anspielungen so auf vorhergegangene Werke. Also man merkt schon, dass das ungefähr das gleiche Universum ist, in dem auch so seine anderen Geschichten spielen. Aber so wirklich direkte Hinweise darauf gibt's eigentlich nicht. Im Vorfeld war schon bekannt, dass dieser Manga ein extra neues Kapitel von Dragon Ball enthalten würde. Und was ich mir darunter vorgestellt habe, war einfach, weiß ich nicht, irgendwas, so Tales of the Dragon Ball Universe, also irgendwas irgendwie aus dem Universum nochmal zu erzählen, nochmal ein paar Figuren zusammenzuführen. Das machen Comiczeichner und Manga-Zeichner ja auch mal ganz gerne, nochmal eben so ein bisschen die Figuren von früher zurückzuholen. Ich spreche ab jetzt für den Rest dieses Reviews eine ganz, ganz klare Spoilerwarnung aus, also solltet ihr Jacko noch unbefangen lesen wollen, dann solltet ihr jetzt einfach euch den Timecode auf dem Blog raussuchen und dann eben zum nächsten Beitrag springen. Jetzt kommt so der Kniff dieses Mangas. Das letzte Kapitel von Jacko geht im Prinzip darum, dass nochmal versucht werden soll, dieses Raumschiff zu reparieren, was Jacko da eben bei seinem Einsatz zerstört hat. Und Tides, das junge Mädchen, was die ganze Geschichte über eigentlich Science-Fiction-Autorin werden möchte und eigentlich sogar keine Ambitionen hat, sich jetzt mit irgendwas Intellektuellem zu beschäftigen, sagt dann irgendwann, ja, wir können ja einen berühmten Wissenschaftler fragen, und dann sagt dann der Wissenschaftler oder der Forscher da auf der Insel, sagt dann, ja, ich kenne aber überhaupt niemanden, und dann sagt Tides dann, ja, wir können aber den Chef von der Capsule Corporation fragen. Und ich saß da und denk so, bei Capsule Corporation, das ist Dragon Ball, was ist das hier? Dann sagte dann der Wissenschaftler, sagte dann, ja, aber ich kenne den überhaupt nicht, woher willst du den kennen? Ja, das ist mein Vater. Und ich saß da und ich denk so, Moment, wir reden hier über den Chef von der Capsule Corporation, wir reden hier über Professor Dr. Briefs oder sowas. Und dann habe ich so nachgedacht und dann fiel mir ein, die Familie der Capsule Corporation hat ja bestimmte Namen, also eben Trunks, Bulma, wie sie alle heißen, im Briefs, das sind im Grunde genommen alles Namen für Unterwäsche. Und Tights ist nichts anderes als eine Strumpfhose. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, es war die ganze Zeit da, die ganze Zeit vor mir, dieser Hinweis auf Dragon Ball. Und wie es dann auch wirklich so kommen muss, ein paar Seiten später landet dann tatsächlich Familie Briefs auf dieser kleinen Insel, eben der etwas zerstreute Professor, diese überhappy, strahlige Mutti und eine kleine fünfjährige Bulma, die kleine Schwester von Tights. Und zusammen schaffen sie es dann tatsächlich, das Raumschiff von Jacko dann auch zu reparieren. Also eigentlich ist es tatsächlich eher Bulma, die auf die Lösung kommt. Und man ist also an dem Punkt schon komplett geflasht. Nein, es geht noch weiter. Fast zeitgleich stürzt eine kleine Kapsel mit einem Baby auf die Erde. Älterer Herr findet dieses Baby, nimmt es auf und es ist nichts anderes als die Begebenheit, dass Son Goku damals eben mit seiner Kapsel auf der Erde gelandet ist und Son Gohan, sein Großvater, ihn aufgelesen hat. Was ein bisschen irritierend ist, man sieht ihn dort bereits in seiner Saiyajin-Rüstung. Ich denke, dass Toriyama da einfach einen kleinen Retcon einbauen wollte, um auch zu zeigen, okay, Son Goku ist eben wirklich auf die Erde geschickt worden, um diesen Planeten zu zerstören, so wie es damals ja auch gezeigt wurde in Dragon Ball Z. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, netter kleiner Retcon, es geht noch weiter, nämlich dieses Bonuskapitel von Dragon Ball basiert im Grunde genommen auf dem Film mit Son Gokus Vater, Bardock. Und genau darum geht's auch, dass Bardock im Prinzip, genau wie alle anderen Saiyajins, auf dem Planeten Vegeta zurückbeordert wird, diesem Befehl von Freezer auch tatsächlich nachkommt, dann eben in die Siedlung der Saiyajins zurückkehrt zu seiner Frau Jo. Die hat man in diesem Film auch tatsächlich gesehen. Eigentlich gehörte Jo zu seiner Mannschaft, zu seiner Truppe. Hier ist sie also mehr oder weniger Hausfrau und Mutter. Und ähnlich wie es in dem Film war, geht Bardock dann eben zu seiner Frau und sagt, du, ich habe eine Todesahnung, lass uns unseren Sohn retten. Die Mutter geht dann eben hin und holt eine Kapsel aus dem hinteren Teil des Raumes, wo dann eben so eine Brutkapsel, wo dann eben Son Goku schon zu sehen ist, und gemeinsam schießen die beiden dann den kleinen Son Goku ins All auf die Erde. Jetzt war die Origin von Son Goku ja schon seit jeher eigentlich die von Superman, also sein eigener Planet wird zerstört, er ist der letzte Überlebende, wird im letzten Moment noch weggeschickt. Allerdings war es in Dragon Ball Z immer noch so, dass er wenigstens noch diesen Auftrag hatte, diesen Planeten zu zerstören. Davon ist in diesem Kapitel jetzt schon nichts mehr da, weil das einfach noch stärker an die Origin von Superman angelehnt wird. Ist aber insofern ganz interessant, dass dieses neue Dragon Ball Kapitel auch wieder auf Jacko zurückkommt. Nämlich man sieht das Hauptquartier dieser Superpolizei-Elite-Truppe und das ist der Justice League-Satellit. Und ich habe gedacht, also Akira Toriyama, weißt du, du bist dir offensichtlich bewusst, dass du damals bei Superman geklaut hast. Und jetzt gehst du einfach in die Vollen. Ich habe das so gefeiert, diesen Manga. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also für jemanden, der Dragon Ball als Kind geliebt hat, so wie ich das gemacht habe, ist das hier wirklich ein Pflichtkauf. Der muss sich das in die Sammlung stellen. Das ist meiner Meinung nach definitiv ein Muss. Weiter geht's mit DC Universe versus Masters of the Universe. Einfach, um auch so ein bisschen den Schwerpunkt dieser Sendung auch mal zu starten. Nämlich ist DC Universe versus Masters of the Universe das lang erwartete aktuelle Crossover der New 52 Justice League und der Kämpfertruppe um He-Man. Ne, man hat es vielleicht am Intro dieser Sendung schon ein bisschen mitgekriegt, dass es heute ein bisschen um He-Man gehen wird. Das ist eigentlich eine Story, die schon, ich glaube, fast 2 Jahre alt ist, damals schon bei DC erschienen, ist jetzt aktuell bei Panini rausgekommen. Jetzt im Mai, Mitte Mai bereits. Im Grunde genommen ist die Story so, dass man sich auf Erde, also in Anführungszeichen, im DC-Universum befindet. Es ist nicht wirklich Erde Null, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Dass man also hingeht und die He-Man-Charaktere in das DC-Universum bringt. Da beide Seiten sich eigentlich nicht kennen, fängt natürlich so diese normale Crossover-Prügelei an. Das heißt, He-Man und die Justice League und also auch die Leute von He-Man fangen natürlich erstmal an, sich gegenseitig zu bekriegen. Und erst nach und nach kommt eben auch der Plan von Skeletor raus, dass man eigentlich möchte, dass die beiden sich, also Superman und He-Man, sich gegenseitig im Prinzip vernichten. Und das Ganze nimmt noch ganz, ganz krass andere Züge an. Also ein He-Man-Fan wird sich hier wohlfühlen. Es wird also alles komplett auf 11 gedreht, was man aus den He-Man-Comics oder aus der He-Man-TV-Serie oder weiß der Geier was jemals gesehen hat. Das ist ganz interessant. Es gibt ein paar interessante Kniffe. Unter anderem besiegt He-Man tatsächlich relativ früh auch schon Superman, weil Superman hatte halt einfach eine Schwäche auf Magie und He-Mans Schwert ist halt magisch. Das sagt er ja auch immer, es ist ja wirklich Zauberkraft, die ihn dazu bringt, sich in He-Man zu verwandeln. Und dementsprechend hat Superman keine Chance gegen He-Man, was einfach auch ein ganz logischer Punkt ist. Allerdings merkt man hier, dass man Superman einfach für den Rest des Events so ein bisschen rausnehmen wollte. Das macht man gelegentlich, weil Superman einfach der Ober-Mega-Superheld ist. Und da sorgt man einfach dafür, dass man diese Figur dann eben rausnimmt. Die He-Man-Figuren kriegen ein neues Design. He-Man hat eine andere Rüstung, als wie ich sie bisher kannte. Ich weiß es nicht. Die Justice League ist quasi die Justice League aus der New 52. Keith Giffen hat damals aber ein ziemliches Bohai darum gemacht, dass er dieses Crossover nicht im normalen DC-Universum, in der normalen DC-Kontinuität halt spielen lassen dürfen. Und das merkt man vor allem am Ende des ersten Heftes, wo dann eben so eine Botschaft auch steht, in Next Issue Crisis on whichever Earth this turns out to be, wo er dann also tatsächlich DC auch so ein bisschen den Stinkefinger hinhält und sagt, so ja komm, dann ist das ja halt die Crisis on Erde He-Man und keine Ahnung. Es ist also nicht die normale DC-Kontinuität und es ist eigentlich auch nicht die Justice League. Man bekommt alle Justice Leagues, die es zum damaligen Zeitpunkt, als das Heft eben erschienen ist, geliefert. Das heißt, die normale, reguläre Justice League, dann die Justice League Dark, auf die es sich hier eigentlich im Zentrum auch am ehesten noch bezieht. Und dann daneben tatsächlich auch noch die Justice League America, eben mit Simon Bass und dem Martian Manhunter und all diesen Figuren, die damals eben in der Justice League of America gewesen sind. Im Prinzip ist es wirklich so drei Justice Leagues gegen die He-Man-Charaktere und dann konzentriert es sich aber dann doch auf John Constantine, auf die anderen Mitglieder der Justice League Dark. Also es ist eigentlich wirklich also Justice League Dark versus He-Man, obwohl natürlich alle darin vorkommen. Skeletor schafft es am Ende dann noch irgendwie alle möglichen Charaktere auf seine Seite zu ziehen und es entsteht eine riesige Prügelei und da sind dann auch Figuren dabei, die überhaupt nicht da reinpassen. Also so Orion ist so ein Beispiel, wo ich so denke, eigentlich sollte der mehr darauf haben, dass er sich von Skeletor in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lässt. Auf He-Man-Seite bekommt man auch viele lustige Charaktere, mit denen man so nicht gerechnet hat. Ich will nicht zu viel verraten, aber so habt ihr Orko noch nie gesehen. Das ist eine ganz interessante Art, diese Figur darzustellen. Wenn ihr He-Man-Fans seid und nochmal wieder ein neues Crossover haben möchtet mit Superman und He-Man und anderen Figuren, auch mal die moderne Version der He-Man-Comics sehen möchtet und überprüfen möchtet, ob diese Herangehensweise für euch etwas ist, weil Keith Giffen zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, auch He-Man geschrieben hat. Inzwischen ist es, glaube ich, Dan Abnett. Also ihr solltet da wirklich mal als He-Man-Fans reingucken. Kostet auf Deutsch 17 Euro. Finde ich also mit den 6 Heften, die da drin sind, irgendwie auch nicht zu teuer. Als Bonus ist noch hinten drin DC Comics Presents Nummer 47. Das klassische Crossover mit Superman und He-Man. Was ich ganz witzig finde, weil dass es dieses Comic gibt, weiß ich eigentlich länger, als ich Comics oder Superhelden-Comics lese. Weil ich He-Man ja natürlich viel eher kennengelernt habe als dieses ganze Superhelden-Universum. Und dass es ein Treffen zwischen Superman und He-Man gibt, das war mir also schon relativ früh auch bewusst. Das ist hier eben auch nochmal drin, das ist eine ziemlich nette Sache. Da muss man nicht nach einem Plot suchen. Superman kommt nach Eternia, Skeletor beeinflusst ihn, Superman und He-Man bekämpfen sich gegenseitig. Ist ein nettes Crossover, ist ganz nett gezeichnet. Ich glaube auch von Kurt Swan gezeichnet, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Darf man auf jeden Fall mal reingucken. Also für mich ist es eine Empfehlung, also allerdings auch wirklich nur dann, wenn man DC-Leser ist und auch ein bisschen was für He-Man über hat, weil ansonsten macht es eigentlich keinen Spaß. Also ein Marvel-Leser wird sich hier nicht wohlfühlen, es sei denn natürlich, ihr seid He-Man-Fans, aber dann wird euch wahrscheinlich die Justice League eher auf die Nerven gehen. Gut, das war's dann eben zu dem Thema. Ich mache jetzt ein bisschen eine Pause, dann hören wir uns gleich in der zweiten Hälfte wieder, wo ich dann die Veröffentlichungen der letzten Woche ein bisschen durchgehe. Da habe ich ja eben schon mal gesagt, worum es geht. Ja, bis gleich. He-Man. Ja, weiter geht's mit den Comic-Veröffentlichungen der letzten 7 Tage, passt das ungefähr, der letzten Woche auf jeden Fall. Da habe ich einerseits Squadron Sinister Nummer 1 von Secret Wars, dann gehe ich weiter schon, also dieses Mal tatsächlich nur dieses eine Heft bei Secret Wars, dann gehe ich weiter nach DC, da habe ich nämlich 3 Hefte angeguckt. Eigentlich wollte ich nur 2 machen, aber auf besonderen Wunsch gucke ich mir noch ein drittes an. Nämlich, da gucke ich mir einfach mal an, Harley Quinn und Power Girl Nummer 1, dann Doom Nummer 1 und dann auf besonderen Wunsch eines Hörers Press. Na. Und dann zum Schluss noch Ghostbusters Get Real Nummer 1, da ist bei IDW nämlich jetzt auch das erste Kapitel erschienen. Genau. Ich fange an mit Squadron Sinister Nummer 1. Das Squadron Supreme bei Marvel ist eigentlich eine Pastiche auf die Justice League und das merkt man in diesem Heft auch sofort. Du hast eben Hyperion, den man am ehesten noch kennt aus den Avengers Comics. Der ist nämlich schon seit längerer Zeit eben festes Mitglied der Avengers. Das Squadron Sinister ist allerdings eine böse Variante des Squadron Supremes und man sieht sie zu Anfang auch tatsächlich gegen das klassische Squadron Supreme kämpfen. Das ganze Heft ist schon aufgemacht wie ein klassisches Silver Age Comic von DC, eben mit den beiden parallelen Versionen dieser Squadrons nebeneinander, wo man auch mal sieht, okay, das eine ist Erde 1 oder Erde 2 oder irgendwie sowas, kann man jetzt gar nicht so genau sagen. Genau, ein weiteres wichtiges Mitglied dieses Squadrons ist eben auch Warrior Woman. Da gab es jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit eine 616er-Version. Also die war, glaube ich, in diesen Female Defenders mit dabei. Ist eine relativ, also zumindest jetzt auch noch relativ aktuelle Figur. Hat aber da auch nicht besonders viel Story bekommen. Ich habe das vorher nochmal nachrecherchiert. Also diese 616-Warrior-Woman, die auch wirklich aussah wie Wonder Woman mit Rasterlocken. Ist auch Hippolyta in dem Fall. Ich weiß nicht, wie es hier gelagert ist. In jedem Fall sind das also wirklich dann auch klassischer, The Wither ist auch ein relativ alter Marvel-Charakter. Und Nighthawk, das sind schon auch Figuren, die hat man in den letzten 30 Jahren schon relativ häufig gesehen. So. Und in einer Domäne von Battleworld versucht sich eben dieses Squadron Sinister so ein bisschen gegen die anderen Squadrons, die es noch so gibt, zu behaupten und vernichtet diese auch immer. Und also wie gesagt, am ehesten könnte man dieses Squadron Sinister sogar noch mit dem Crime Syndicate vergleichen, wenn man den DC-Film gesehen hat, Crisis on Two Earth. Die Figuren sind fast 1:1 aus diesem Universum entnommen. Grant Morrison's Earth 2, Graphic Novel, hat auch genau diese Konstellation, also eben Ultraman, der mit Superwoman immer so am Rumbändeln ist, Old Man, der im Hintergrund so ein bisschen die technischen Fäden zieht, was dann hier in dem Fall eben dann Nighthawk ist. Es ist schon sehr krude, es ist schon sehr böse, die sind auch sehr gemein zueinander, man merkt also, das ist eigentlich auch eher eine Zweckgemeinschaft. Irgendwann kommt dann natürlich wieder mal ein Tor zu ihnen und versucht so ein bisschen Einfluss zu nehmen, halt auch zu sagen, so ihr benehmt euch jetzt nicht unbedingt so, wie Doom das von euch erwartet. Und irgendwie passiert es dann, also Hyperion und Wonder Woman wollte ich gerade schon sagen und Warrior Woman haben dann Sex, Superhelden-Sex, also fliegen dabei auch in der Luft rum und das ist total großartig gemacht. Kleiner Tipp, zieht mal die Unterhose aus, dann klappt das besser und auf einmal plumpst denen der tote Thor, das ist in dem Fall ist das ein Iron Man-Thor, der da rumliegt, auf einmal plumpst denen so ein toter Thor dann eben ins Zimmer und die sind natürlich geschockt, weil die ganz genau wissen, okay, scheiße, jetzt haben wir ein Problem, uns wird kein Mensch glauben, dass wir das nicht selber gewesen sind. Und dann geht das ganze Heft eigentlich im Grunde genommen darum, einerseits, wie finden wir raus, wer es wirklich gewesen ist und das am besten noch bevor Doom davon mitbekommt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, wie vertuschen wir das vernünftig? Und man merkt auch so, dass jeder in der Gruppe so seine eigene kleine Agenda hat. Toll gezeichnet, toll geschrieben, hat mir richtig gut gefallen. Alleine so das Zusammenspiel dieser alternativen Version der Justice League finde ich schon ganz cool. Am ehesten hat mich das Ganze erinnert an ein Heft aus den 90er Jahren von Big Bang Comics, das hieß Crisscross Crisis, was auch genau diesen Aufbau hatte, Erde A, Erde B, und dann eben so die zwei Zeitalter zu haben. Auch eben mit dem gleichen Cover, also links und rechts eben die Gesichter der einzelnen Mitglieder zu haben. Das ist natürlich eine Anspielung auf DC Silver Age, ist klar. Also Squadron Sinister für jeden Leser, der so ein bisschen beide Verlage beobachtet, DC's Silver Age mag und aber dann Marvels Herangehensweise daran auch versteht, weil es ist natürlich ein bisschen härter, ein bisschen direkter als die Justice League im Silver Age. Harley Quinn und Power Girl Nummer 1. Das ist eine sechsteilige Miniserie, die im Laufe von diesen DCYOU-Veröffentlichungsinitiativen-Dingsy da veröffentlicht wird, auf jeden Fall. Das ist im Prinzip die Fortsetzung dieser zwei oder drei Hefte, die es während des letzten Jahres, oder war das noch dieses Jahr, ich weiß es gerade gar nicht mehr, dann eben zwischen Harley Quinn und Power Girl stattgefunden hat. Und erzählt nochmal weiter die Geschichte, also das schmückt das Ganze noch ein bisschen aus, spielt auch tatsächlich noch zu Zeiten von diesem Crossover. Harley Quinn und Power Girl verschlägt es da auf einem fremden Planeten, erleben da ein paar lustige Abenteuer mit irgendwelchen Anspielungen auf Popkultur. Und dann ist da so ein kleiner, lüsterner Alien, der so ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus, was haben sie nochmal gesagt, irgendwie, weiß gar nicht mehr, Yoda und ein Hobbit oder sowas. Harley Quinn macht dann auch irgendwelche Hobbit-Anspielungen und das ist total total lustig. Man wird dann damit konfrontiert, dass Vartox, dieser notgeile Alien-Herrscher, den man schon aus den klassischen Power-Girl-Comics von 2009 kennt, der da eben entsprechend ein Problem hat und die werden, und Power-Girl wird am ehesten noch erkannt nach dem Motto, ja, du hattest schon mal Kontakt mit ihm, du bist die Allmutter, und Power-Girl sagt, ich kann mich halt überhaupt nichts davon erinnern, ihr verwechselt mich offensichtlich. Und dann wird relativ schnell festgestellt, dass es eben nicht dieses Power Girl gewesen ist, sondern eben das Power Girl aus der alten Kontinuität, die da gemeint ist. Aber Power Girl und Harley Quinn stellen sich diese Herausforderung halt trotzdem. Ich find's insofern ganz lustig, weil es natürlich alles in einen Topf schmeißt, was man schon aus den normalen Harley Quinn Comics kennt. Genau dieser Brouhaha-Humor, diese total verrückten Figuren. Ich glaube, eine der ersten Szenen ist direkt dass Mr. Mind, also diese kleine Raupe aus den Shazam-Comics, da eben steht und sagt, haha, und ich muss von diesem Planeten runter, oh, da kommen Leute auf mich zu, die kann ich jetzt als Transportmittel benutzen, und ja, von der Reise angeschlagen, von der Teleportation angeschlagen, kotzt Harley Quinn, ohne ihn zu sehen, aber kotzt Harley Quinn ihm erstmal ordentlich auf den Kopf. Ich habe so gelacht. Vielleicht kommt Mr. Mind in einem späteren Heft nochmal wieder. Total verrückt, sehr schnell im Pacing, also man muss wirklich am Ball bleiben, also auf jeder Seite passiert noch wieder was Neues und die sind sehr, sehr schnell am Ende des Heftes an einem ganz anderen Punkt. Sehr textlastig, das ist für Jimmy Palmiotti und Amanda Conner normal. Die Zeichnungen von Stefan Roux sind toll, also ich mag seine Zeichnungen total gerne. Man muss aber eben auch mit diesem bonbonhaften, bunten, clicky-bunti-Kram auch so ein bisschen klarkommen, ansonsten macht das hier nicht so besonders viel Spaß. Wer aber die alten Harley Quinn Comics aus dem also vor Convergence schon gemacht hat, der dafür zugreifen, das ist eben nicht die Harley Quinn aus Suicide Squad, das ist nicht die Harley Quinn, die wir jetzt vielleicht auch demnächst im Film sehen werden, sondern das ist eben, wie gesagt, diese Amanda Conner, Jimmy Palmiotti Harley Quinn, was ja eine ganz eigene Figur ist, die ja mit der normalen Suicide Squad No 52 Harley Quinn gar nichts zu tun hat. Dementsprechend muss man da auf definitiv auch Abstriche machen. Harley Quinn kann man aber auch lesen, wenn man jetzt zu DC sonst so keinen Bezug hat, weil das einfach auch super eigenständig ist. Und bis zu diesem Punkt, wo Power Girl dazu kam, hatte das auch eigentlich null Verbindung ins restliche DC-Universum. Dementsprechend darf man sich das auch so mal geben. Und das ist hier eben auch nicht anders. Macht schon irgendwie Sinn, wenn man weiß, was in den ersten, ich glaube, das waren 12 Hefte oder sowas von Jimmy Palmiotti, dann eben im Jahre 2009 passiert ist. Also das sollte man schon gelesen haben, damit man das hier witzig findet. Da kann man aber, ich glaube, digital relativ günstig drankommen. Einfach mal Comixology aufmachen. Dann geht's weiter mit Doomed. Doomed ist eine neue Serie, auch ein ganz neuer Charakter. Charakter an, der irgendwie jetzt bei Star Labs anfängt, in Metropolis wohnt. Er sucht sich einen Job bei Star Labs, kriegt da irgendwie so die Graveyard Shift, darf dann irgendwelche ja kontaminierten Räume ausputzen, ist aber komplett enthusiastisch dabei und yay, schwitzt total, macht seinen Helm auf, atmet irgendwelche giftigen Sporen ein und verwandelt sich gegen Ende des Heftes dann eben in diesen Doomed, oder in ja diesen Doomsday, wie er später auch genannt wird. Die ganze Dynamik, die ganzen Figuren, die man hier trifft, eben auch eine Tante, die er hat. Das ist alles irgendwie Spider-Man, irgendwie Peter Parker. Das ist ganz interessant zu sehen. Ich fand's interessant, auch wenn mir diese konzeptionelle Nähe zu Spider-Man schon echt extrem auf die Nerven gegangen ist. Auch so ein bisschen so dieser gewollte Versuch, das ins normale DC-Universum einzuarbeiten, weil der Charakter, ich kann mir keine Namen merken, der Charakter eben auch in der direkten Nachbarschaft zu Clark Kent wohnt, der kommt auch tatsächlich einmal irgendwo aus einer Tür raus und sagt Gentleman und geht dann weiter. Ansonsten hat das eigentlich bis auf Star Labs kaum noch was mit dem normalen DC-Universum zu tun. Zeichnungen sind fantastisch, die ganze Dynamik in dem Heft gefällt mir richtig gut. Ob das Konzept sich hält, Weiß ich nicht, also das erste Heft ist wirklich 1:1 wie Spider-Man, weil er seine Kräfte jetzt auch erstmal kennenlernen muss und die nächsten Hefte werden also so sein, dass er erstmal als Bösewicht wahrgenommen wird, weil er auch sehr monströs aussieht und jetzt in den nächsten paar Heften immer mal wieder gegen einen neuen Helden antritt, ich glaube in Heft 3 oder 4 bereits gegen Wonder Girl, Cassie Sandsmark, dass man da also vielleicht sogar nochmal versucht, ein paar andere Figuren nochmal wieder ein bisschen zu pushen durch diese neue Serie. Ich bin mal Heft 2 gespannt, und wenn das dann wirklich sich so darstellen sollte, als dass diese Figur immer nur wieder einen neuen Helden vorgesetzt bekommt nach dem Motto, oh, du bist ein Schurke, du musst bekämpft werden. Nein, ich bin kein Schurke. Doch, du siehst schurkisch aus. Dann ist das für mich definitiv auch schon vorbei. Aber im Grunde genommen, na, ich fand's von den Zeichnungen super, ich fand's von der ganzen Dynamik fand ich super. Ja, es ist Spider-Man und es ist nichts anderes als Spider-Man, sondern es ist Spider-Man bei DC, nichts anderes. Aber ansonsten gefällt mir das richtig, richtig gut und wie gesagt, das Konzept muss ich erstmal beweisen. Dann habe ich auf Wunsch eines lieben Stammhörers, nämlich genau dem, noch Press Nummer 1 mit reingenommen. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren. Zeichnungen sind ganz niedlich. Die Idee dahinter ist eben, dass die klassischen Medien wie Zeitung und Fernsehen in dieser Welt eigentlich keinen Einfluss mehr haben. Ich muss dazu sagen, das spielt auch in der Zukunft, im Jahre 2035, also eben 20 Jahre von jetzt, und dass die klassischen Medien ihren Einfluss verloren haben und es geht auf eine neue Präsidentschaftswahl zu, ähnlich wie es bei uns aktuell ja auch ist. Ja, die Kandidaten gehen eigentlich nicht durchs Fernsehen, sondern müssen sich durch YouTube durchkämpfen, so muss man das ungefähr sehen. Also die sozialen Netzwerke haben sehr viel Einfluss gewonnen. Also wer in dieser Welt was sein möchte, hat entweder einen gut laufenden YouTube-Kanal oder ist bei Twitter irgendwie beliebt. Also hier wird auch tatsächlich Twitter gesagt. Bisher war es in den DC Comics immer Chirper. Das ist auch bei den Teen Titans immer das Netzwerk, wahrscheinlich weil es da auch direkt gezeigt wird. Hier wird es eigentlich nur erwähnt. Und irgendwie sucht man nach einem geeigneten neuen Kandidaten, weil die beiden politischen Kandidaten, die hier zur Wahl stehen, irgendwie keinem mehr so wirklich gefallen. Und durch Zufall kommt dann eben dieses Mädel, ich habe jetzt mal wieder ihren Namen, ich kann mir den Namen auch nicht merken, ich könnte es mir hier auch aufschreiben, ich könnte es nicht lesen. Sie heißt dann irgendwann Corn Dog Girl, weil sie irgendwo in irgendeiner Fastfood-Schmiede arbeitet und dann ihre Haare im fritösen Fett landen. Und dieses Video ist dann irgendwann trending und sie bekommt plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit und ist dann tatsächlich durch die Beliebtheit irgendwann auf der Liste der Präsidentschaftskandidatin, ohne das wirklich zu wollen. Also sie ist davon selber sehr überrascht. Auf der einen Art finde ich es eine interessante Idee zu erklären, wie kann ein junges Mädchen irgendwann Präsidentin der USA werden, ohne das jemals selber gewollt zu haben. Und dass das System dahinter im Prinzip schuld daran ist, also dass sie einfach auch gegen ihren Willen dieser Präsident wird. Das finde ich schon eine gute Idee, auch so diese Kritik an den herkömmlichen Medien zu haben, so nach dem Motto, ja, das Fernsehen oder die Zeitung werden den Einfluss irgendwann verlieren. Und es geht eigentlich dann nur noch um die sozialen Netzwerke, die dann irgendwann, also das sind wirklich Leute mit Schweinemasken, die anderen Leuten auf den Hintern hauen, während sie Fragen beantworten. Also im Prinzip der gleiche Bullshit, der heute schon bei YouTube passiert, nur halt eben auf 11 gedreht. Die Idee, das in diese Richtung zu extrapolieren, ist schon ziemlich cool. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Comic gelesen, wo aber im Prinzip genau das gemacht wurde und ich weiß wirklich nicht mehr, ich habe meine ganze Comicsammlung durchsucht nach diesem Comic, das war in irgendeiner Anthologie von Vertigo oder Image. Wenn ihr das vielleicht wisst und diesen Podcast jetzt hört und mir sagen könnt, in welcher Anthologie das gewesen ist, teilt mir das nochmal bitte mit, vielleicht war es auch ein Webcomic, ich weiß es nicht mehr. Da war das tatsächlich auch so, da war dann ein Charakter, der über den war durch Zufall ein Video im Internet gelandet und der war plötzlich irgendwie trending und war total bekannt und das war total irritierend für ihn. Und mit diesen Punkten, mit diesen Likes, mit diesen Followern konnte man aber bezahlen. Und er hat dann mit einem Taxi bestiegen, der Taxifahrer hat ihn erkannt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Comic das war. Ich habe es gestern in der Vorbereitung dieser Sendung, nicht finden können. Und also wenn ihr da Näheres wisst oder euch das irgendwie bekannt vorkommt, bitte teilt mir das mal mit, weil diese Idee, dass die sozialen Netzwerke so viel Macht bekommen, das ist eben nicht neu. Und das ist auch nicht modern, sondern das ist irgendwo, man versucht ja auch so eine Konsumkritik dann auch zu schaffen. Es gibt irgendwo dann auch die so ein Rat der großen Industrievertreter, also dann eben die Tabakindustrie und die Pharmaindustrie. Und die werden vertreten durch so Icons, durch so Maskottchen. Und das ist irgendwie dann auch schon so, also dieses goldene Kalb, was da praktisch zitiert wird, das hat Kevin Smith und Dogma schon gemacht. Also von daher, also so ganz neu ist die Idee eigentlich im Prinzip auch nicht. Gut, von der Zeichnung gefällt es mir aber sehr gut. Das war auch gut geschrieben, also das war ein gutes Comic-Heft, versteht mich nicht falsch. Nur ich fand's allerdings weniger revolutionär als die meisten anderen. Ob sich dieses Konzept hält, auch da muss man mal eine zweite Ausgabe abwarten. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass ich eigentlich nach Convergence so gar kein großartiges DC-Universum mehr verfolgen möchte. Aber die Hefte, die ich bisher gelesen habe, und ich habe mich eigentlich an Dinge gehalten, die ein bisschen außerhalb der Kontinuität spielen, die haben mir wahnsinnig gut gefallen. Das ist fast schon frech, dass DC 4 Jahre lang nur Mist rausbringt, in Anführungszeichen, waren ja auch ein paar gute Sachen dabei, und dann diesen grottenschlechten Convergence-Event rausprügelt, aber dass da also wirklich vieles für den Arsch war und jetzt plötzlich nach Convergence wirklich die guten Geschichten kommen, wo man auch ganz klipp und klar sagt, nee, das spielt außerhalb der Kontinuität, Press eben wie gesagt sogar leicht in der Zukunft. Und also ich finde das abgefahren, dass man hier wirklich diesen Weg geht und hier ganz konsequent auch sagt, das ist kein zusammenhängendes, verzahntes Universum mehr, sondern in dem einen Heft ist Superman ohne Kräfte, in dem anderen Heft hatte sie noch und also ganz klipp und klar sagt eben, ja komm, wir verzichten auf diese Scheißkontinuität, das behindert uns nur daran oder behindert uns nur, gute Geschichten zu erzählen. Dann die erste Ausgabe von Ghostbusters Get Real, das ist bei IDW erschienen. IDW. Und ist ein Crossover der neuen Comic-Ghostbusters, die schon eine ganze Zeit bei IDW erscheinen, und der klassischen Real-Ghostbusters aus dem Fernsehen. Ich denke, das war ein Crossover, das war bloß eine Frage der Zeit. Es ist ganz witzig, diese beiden Generationen an Comic-Ghostbusters mal nebeneinander zu sehen. Ich bin nicht so ein großer Fan der aktuellen Ghostbusters-Comics, weil ich finde, dass man sich da viel zu viel Versatzstücke rausgenommen hat, Figuren, die irgendwie nicht in dieses Universum reinpassen oder Figuren, die meiner Meinung nach schlecht umgesetzt wurden. Dazu gehört Kylie Griffin, die aus den Extreme Ghostbusters kommt, hier eben auch in diesem Universum vertreten ist, aber meiner Meinung nach nicht besonders gut umgesetzt ist. Nichtsdestotrotz ist dieses Universum ganz witzig zu sehen, also eben auch beide Generationen zu sehen. Und witzigerweise, obwohl die Real Ghostbusters aus den 80er Jahren ein bisschen realistischer gezeichnet sind, also eben auch eher aussehen wie Menschen, habe ich festgestellt, dass die aktuellen New Ghostbusters, wie ich sie mal nennen möchte, eigentlich eher aussehen wie die Schauspieler. Also Ray sieht, also von den New Ghostbusters, sieht auch tatsächlich eher noch aus wie Dan Aykroyd. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wirklich so eine kleine Crossover-Kontinuität stattfindet, weil noch Elemente vorhanden sind aus dem Turtles-Ghostbusters-Crossover. Da wird noch drauf angesprochen. Das ist ganz witzig und eben, dass das Ganze auch in dieser New Ghostbusters-Kontinuität stattfindet. Ich finde es ein gelungenes erstes Heft. Da wird zwar die gleiche Dynamik verwendet, ebenso diese etwas verschobenen Kameraperspektiven, dann auch so dieser Look, dass das Ganze wirklich aussieht wie, es gibt ja auch diese Anime-Comics oder diese TV-Comics, wo wirklich Stills aus der Serie genommen werden. Dragon Ball ist ein ganz gutes Beispiel. Oder auch Cosmo und Wanda, oder gibt etliche, SpongeBob auch. Gibt etliche Comics, die wirklich aus Stills der Serien bestehen. So wirkt die ganze New Ghostbusters-Comic-Reihe eigentlich, als wenn das wirklich Ausschnitte aus Zeichentrick-Folgen wäre. Und die Dynamik hat man hier auch für die Sequenzen in diesem Real Ghostbusters Universum genommen, allerdings dann eben mit einer flacheren Koloration, damit es wirklich aussieht wie ein 80er-Jahre-Cartoon. Ansonsten, wie gesagt, einfach aufs Trade warten, wenn man da Ghostbusters-Fan ist. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, liebes IDW, macht mal Extreme Ghostbusters-Comics. Da wäre ich richtig heiß drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. So, das waren meine Reviews für heute. Ich gucke gerade auf die Uhr und kriege gerade eine Krise, weil es wieder viel zu lang geworden ist. Ich gucke mir noch drei Sachen an, in die Previews nämlich. Erscheint im Oktober, zumindest steht es im aktuellen Previews-Katalog nicht anders, bei Dark Horse die He-Man Mini-Comic-Collection, wo irgendwie 1232 Seiten Minicomics abgedruckt sind. Und ich war ganz erstaunt, dann auch zu hören, dass das also von Fans auch wirklich gefeiert ist, weil ich dachte eigentlich so, hey, Minicomics, okay, das ist ein Gadget für irgendwelche Nerds oder sowas. Und nein, also ich höre auch tatsächlich einen Podcast, der sich um He-Man dreht, den kann ich nämlich gleich nochmal eben mitempfehlen. Das ist das sogenannte He-Manische Quartett. Den gibt's, ich glaube, einmal im Monat, geht immer so 3 Stunden, und da werden so die letzten Neuigkeiten im Bereich He-Man und The Masters of the Universe abgefeiert. Und im Grunde genommen hatten die auch einen Beitrag, ich glaube schon im April, zu dem Thema, wo die das also hochgradig abgefeiert haben, diesen Band. Und ich war immer noch so ein bisschen am Zweifeln, ob ich mir den nicht auch holen soll. und war am Überlegen und dann aber die Review zu hören von den Jungs da im April, hab mich dann also nochmal daran bestärkt, mit denen also auch wirklich im Oktober zuzulegen. Kostet $30, dürfte dann auch ungefähr der Preis sein in Euro, also man dürfte da so mit 27 bis 29, 30 Euro dann auch rechnen, ist aber dann auch wirklich für die Menge an He-Man nicht zu viel, also ich finde das wirklich wahnsinnig, was da eben geboten wird, 1200 Seiten plus irgendwie sowas mit Bonusmaterial und Interviews und weiß der Geier was, alles mögliche, das eben bei Dark Horse. Und in im August erscheint ein Comic, nämlich Heavy Metal 276. Wenn ihr den Film Argo gesehen habt, kennt ihr die Geschichte vielleicht. In den 70ern gab es eben Operation Argo. Man hat damals versucht, Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft im Iran zu befreien und hat quasi ein Filmteam dahin geschickt, die so getan haben, als würden sie im Prinzip Locations für den Film suchen. Das Ganze passierte so war das 78, 79 oder sowas, im Nachhall zu Star Wars. Man wollte also diesen Lords of Light Film drehen. Es gab, in Amerika gab es dann so gefakte Probelesungen und Marketingaktionen für diesen Film. Und man brauchte natürlich auch ein paar Entwürfe und ein bisschen was Optisches, was man den Iranern dann da eben vorlegen konnte. Und man hat tatsächlich Zeichnungen von Jack Kirby verwendet und die werden jetzt in Heavy Metal Nummer 276 abgedruckt. Das Heft ist mit $8 ein bisschen teuer, ist aber dann auch mit 116 Seiten relativ üppig. Die Entwürfe von Jack Kirby dürften bloß einen Bruchteil davon ausmachen, aber ich finde es ganz spannend, die nochmal abgedruckt zu bekommen. Ich habe die mal gesehen, zum Teil kann man die im Internet nachgucken, aber die nochmal wirklich hier vorliegen zu haben, für mich als großen Jack Kirby-Fan, ist auf jeden Fall nochmal interessant. Genau, das eben im August und da rede ich dann auch nochmal drüber, wenn es soweit ist. So, und ich gucke gerade auf die Uhr und das ist einfach nur noch heftig. Ich muss mir irgendwas überlegen. Diese Sendung muss anders werden, es muss kürzer. Keine Ahnung. Wir sehen uns oder hören uns wieder nächste Woche. Und bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Auf Wieder-Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Bei der Macht von Grace. Halt die Fresse, He-Man!